Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, und ich glaube, jeder von uns kann da so irgendwie ein Geschichtchen zu erzählen, Liebe macht blind. Liebe macht blind. Welche unsinnigen Sachen habt ihr aus lauter Liebe schon angestellt? Welche schlimmen Sachen habt ihr aus lauter Liebe schon gemacht? Wie sehr habt ihr einen Menschen, weil ihr blind wart vor Liebe, falsch eingeschätzt? Und wie sehr habt ihr euch gedemütigt, weil ihr einem Menschen so sehr verfallen wart? Liebe macht blind. Telefonnummer 0800 5678 111. So erreicht ihr mich live hier in Köln. 0800 5678 111. Und per Fax 0800 5678 110. Daniela, 18 Jahre alt. Ja, hallo. Daniela, du hast auch angerufen zum Thema Liebe macht blind. Ja, und zwar, ich bin jetzt 18 geworden gestern und genau vor einem... gestern? Ja, gestern. Darf ich noch gratulieren? Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles Gute. Und zwar vor genau einem Jahr, da war ich 17, da habe ich einen ganz lieben Freund kennengelernt. Mhm. Der war auch super süß, hat alles für mich gemacht. Mhm. Und 8 Monate später... da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Wie sah das aus? Es hat sich herausgestellt, dass es ein Drogendealer war. Ein Drogendealer? Ja. Wie alt war er? Er war 25. Mhm. Ja, und... Wie ist das rausgekommen, dass er ein Drogendealer war? Das habe ich hinterher gemerkt, weil er wollte auch, dass ich anschaffen gehe. Habe ich dann auch gemacht, weil er hat mich angefixt. Und ja, dann war ich eben süchtig und weil ich... Scheißzeug brauchte. Angefixt heißt, er hat dich dazu verleitet, auch Heroin wahrscheinlich zu nehmen. Nein, er hat mir die Nadel selber gegeben. Er hat sie dir selbst gegeben, ja. Und hat dich gezwungen, dass du dir sie selbst reinstichst, oder hat er sie gestochen? Er hat sie mir gestochen. Er hat gestochen. Mhm. Ja, er hat, zwei andere Freunde waren auch noch da, die haben mich dann eben festgehalten und er hat mir dann die Nadel gesetzt. Es war Heroin. Ja, Heroin. Mhm. Ja, und von dem Zeitpunkt an war ich eben süchtig und dann hat er mich gezwungen, auf den Strich zu gehen, weil ich ja sonst eben Zeug nicht mehr kriege. Ja. Und dann? Ja, und dann, ja, dann hat er mich auch gezwungen, meine beste Freundin, die ich wirklich schon seit aus Kindergartenzeiten kenne, dass ich sie auch mit da reinbringe. Du weißt, das Thema ja Liebe macht blind. Ja. Und in vielen Fällen würden dann die Betroffenen reagieren und sagen, egal was der mit mir gemacht hat, ich finde den ganz toll und liebe den. Liebst du den immer noch? Ich liebe ihn nicht mehr. Ich hatte auch schon vor, mich von ihm zu trennen. Das heißt, du bist noch mit ihm zusammen? Ja, leider Gottes. Und er hat mir gedroht, sollte ich jemals mich von ihm trennen wollen, dann passiert mir was und meiner Familie auch was ganz Schreckliches. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich machen soll, wie ich zu ihm stehen soll. Ich hasse ihn. Heißt das denn, dass du im Moment auch immer noch auf den Strich gehst? Ja. Und du bist heroinabhängig? Ja. Wie kriegt deine Familie diese ganze Geschichte mit? Meine Familie weiß davon nichts. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dass sie das nicht mitkriegen. Wohnst du denn zu Hause, ne? Ich wohne noch zu Hause, ja. Und wie hältst du das alles so unter Verschluss, dass das niemand... Ja, ich bin normal öfters unterwegs. Ja. Anschaffen und all so ein Scheiß. Und, oh. Gehst du auf den Straßenstrich? Ja. Mhm. Ja, und er hat mich auch schon öfters vergewaltigt und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Was empfindest du in diesem Mann gegenüber heute? Hass, Ekel. Wie hat er sich dir damals verkauft, am Anfang, als du ihn kennengelernt hast? Als ganz netter Kerl. Er war wirklich super süß. Also... da konnte man wirklich nicht denken, dass ich hinterher so einer ist. Mhm. Und die anderen, die ich da kennengelernt habe, eben auf dem Strich, die haben mir auch gesagt, die waren am Anfang auch mit dem zusammen. Und er hat bei allen die gleiche Masche abgezogen. Mhm. Also Nia, du bist erst 18 Jahre alt und auf dem besten Wege, dein Leben wirklich vollkommen kaputt zu machen. Ja, ich habe auch... Deswegen möchte ich dir dringlichst raten, etwas zu unternehmen. Auch wenn, mir ist schon klar, dass du Angst hast, dass er dich bedroht. Ja, sicher. Es gibt schon einige Möglichkeiten, zumindest darüber nachzudenken und abzuwägen, wie du dich verhalten könntest. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich mit dem weißen Ring in Verbindung setzt. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du dich vertrauensvoll an die Polizei wendest. Nein, kann ich nicht. Ich habe Angst. Will ich nicht. Ich habe auch schon so oft daran gedacht, mich umzubringen, aber ich weiß nicht, Was ist danach? Was ist mit meiner Familie, wenn ich nicht mehr bin? Also wäre der Weiße Ring, diese Hilfsorganisation, glaube ich, erstmal der bessere und richtige Ansprechpartner für dich. Ja. Schlage Folgendes vor, wir rufen dich gleich nochmal an und du wirst von uns versorgt mit den entsprechenden Telefonnummern. Ja, das wäre wirklich super. Ja. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ach, Domian. Alles Gute, Daniela. Ja, Moment, du hast wirklich eine ganz super Sendung, bist super süß. Dankeschön. Bitte. Tschüss, Daniela. Tschüss. Tschüss. Gina. Gina, 60 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe macht blind. Ja, also mich hat sie ganz blind gemacht. Inwiefern? Na, ich habe eine 22-jährige Ehe geführt. Ja. Und vielleicht nach 10 Jahren gemerkt, dass ich nicht so sehr geliebt werde oder gar nicht. Nach 10 Jahren. Ich habe aber für den Mann alles getan, was ich tun konnte, bis zum Schluss, also bis zum bitteren Ende, bis zur Scheidung. Das heißt, wie hast du denn nach 10 Jahren bemerkt, dass er dich nicht so sehr liebt? Ja, ganz einfach. Er hat es mir eigentlich so ganz relaxed gesagt. Er sagt, du bist ja nur mein Kumpel. Das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Wie hat er dich denn... Ich wollte es gar nicht hören. Ich wollte das einfach... Ich habe das einfach gar nicht zur Kenntnis genommen. Wie hat er dich denn in den ersten 10 Jahren behandelt? Ja, auch nicht anders. Also, wie Kumpel. Und du hast das immer so weggewischt und hast gedacht, im Prinzip... Ja, ich meine, er war eigentlich nett, immer lustig, aber halt nicht so sehr irgendwie, wenn ich mal was gebraucht habe oder wenn ich down war, ich hatte zum Beispiel eine Fehlgeburt oder so, na, das war dann so, was nebenbei lief, also was alles nicht in seine Karriere gepasst hat, das lief dann so nebenbei und das habe ich halt auch so akzeptiert. Lief denn da in den ersten Jahren so sexuell erotisch? Oh ja, das lief gut. Das lief gut. Sehr gut, ja. Aber das könnte er auch, er ist sehr polygam veranlagt. So, jetzt hast du nach 10 Jahren das zum ersten Mal richtig realisiert, dass der dich gar nicht wirklich liebt. Ja, genau. Wie verliefen dann, du sagst bis zum bitteren Ende, wie verliefen denn dann die letzten 10 Jahre? Schlimm. Was alles hat er denn angestellt und wie hat er dich behandelt? Ja, eigentlich, naja, also so benutzt. Nur so eigentlich benutzt für alles und ich habe auch alles getan. Ich komme ja aus den neuen Bundesländern, bei uns war alles sehr viel Mangelware und alles, was Mangelware war, habe ich versucht für ihn zu beschaffen. Nur um ihm das Leben schön zu machen? Nee, einfach weil ich gedacht habe, das müsste sein oder keine Ahnung. Ich habe es halt gemacht. Hat er dich auch geschlagen? Nein, das nein, nicht. Nein. Ja, aber er hat dich definitiv nicht geliebt und er hat dich eigentlich als Frau missachtet. Also, ich will mal sagen, so weggeschmissen. Also, mich nicht mehr gebraucht hat, weggeschmissen. Also, richtig, hat dann sich richtig. Eine junge Frau genommen, 20 Jahre jünger. Und ich war halt gleichaltrig mit ihm, das war auch schon ein Minuspunkt. Ach, das lief dann auch noch parallel? Er hatte auch noch eine andere Freundin? Er hat immer andere Frauen, immer. Das heißt, und das du bist war dann für mich schon fast eine Alkoholdroge. Also, da habe ich dann öfters meinen Cognac getrunken. Zwar nicht so, dass ich süchtig wurde, aber. Das war halt schon schlimm. Also du bist sehr gedemütigt worden von diesem Mann. Ja, der hat das gar nicht, der hat das gar nicht vor dir verheimlicht, dass er eine andere Frau hat? Oder? Nein, ja, er hat es abgestritten, aber ich habe es ja gemerkt, also sowas merkt man ja, wenn man sehr liebt. Das merkt man. Wie hast du denn da reagiert? Hast du ihn beschimpft? Hast du ihn gedroht? Gar nicht. Ach, ich bin von meinen Eltern so als sehr gehorsam erzogen worden. Du hast das alles runtergeschluckt? Ich habe das einfach... Ich kann das heute noch nicht begreifen. Das begreife ich jetzt natürlich auch nicht. Aber das passt genau in das Thema. Liebe macht blind. Genau. Wieso hast du nicht das Handtuch geworfen? Du hast gesagt, pass auf, lass mich in Ruhe, ich gehe. Ja, das fragt, also naja, gut. Ich bin halt auf dem Land aufgewachsen und recht kleinbürgerlich erzogen. Und eigentlich, ich wollte ihn nicht verlieren. War auch da so die Angst, alleine zu sein, das Leben allein zu gestalten? Nein, das Alleine sein, das hat mich nicht gestört. Aber ihn zu verlieren, also das war für mich das Schlimmste. Aber was hattest du damals von diesem Mann, außer Schmach und Schmerz? Nichts weiter. Eigentlich nichts weiter, ne? Nein. Er war einfach nur so da. Ja, aber einfach, und er hat mich auch so behandelt. Wie bitter, er hat mich so behandelt, dass ich eigentlich, wenn ich ihn nicht hätte, ja gar nichts habe. Also das hat er mir auch so gesagt. Der Knackpunkt war dann, er hat dann die Scheidung eingereicht, es war alles durch. Was er von mir wollte, das war alles. Er hat die Scheidung eingereicht. Ja, dann hat er die Scheidung eingereicht. Also von ihm ging das aus? Ja, von ihm ging das aus. Ja gut, er hat mich nicht mehr gebraucht. Ich war für ihn dann nur noch Ballast. Warum hat er dich nicht mehr gebraucht? Hat er eine andere dumme Frau gefunden? Ja, ja, die hat er schon. Mhm. Ja, das war dann, das ist nebenbei gelaufen. Wie war das denn dann für dich, als er dich dann sogar verlassen hat? Na, also ich kann den Zustand kann ich gar nicht mal beschreiben. Da habe ich in einer Welt gewohnt, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Also da war nicht so ein bisschen Erleichterung, du warst verzweifelt. Ich war verzweifelt, ich war total verzweifelt. Mhm. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um das aufzuarbeiten. Mhm. Und jetzt denke ich, das hätte 20 Jahre eher kommen müssen. Wie lange bist du jetzt weg von ihm? Na, das sind jetzt 13 Jahre. 13 Jahre schon, 13 ja. Jahre. Mhm. Ja, ich bin ja schon uralt. Naja, uralt, mit 60 ist man nicht uralt. Ja, doch. Nein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich will das eigentlich nur sagen, dass jedes Mädchen, das sich irgendwo mal so sehr verliebt, immer sagen muss, erst komme ich und dann kommt der Mann. Also du machst dir im Nachhinein Vorwürfe und sagst, ich hätte viel früher weggehen sollen. Genau, ja. Genau. Ja. Und ich sehe auch, ich habe 2 wunderbare Nichten und ich stehe zu denen, also wie Feuer, also immer fest, wenn sie irgendwas mit ihren Männern Probleme haben. Ich unterstütze die wie Sau. Tina, aus dieser unglücklichen... Ich muss das einfach tun. Ja, aus dieser unglücklichen Ehe sind aber keine Kinder entstanden. Nein, ich hatte eine Fehlgeburt und dann... Nun bist du ja, halt dann immer so ein Kinderwunsch gewesen. Ja, nun bist du 13 Jahre von diesem Mann, Gott sei Dank, schon getrennt. Ja, gab es denn... In der Zwischenzeit noch mal eine Affäre? Hast du dich verliebt? Gab es eine Männergeschichte? Nein. Nein. Nein, und ich muss sagen, ich glaube, ich falle wieder als so ein Typ rein. Mhm. Und aus dem Grund, dann lasse ich lieber. Ich bin ganz glücklich allein, also ich komme mit mir gut zurecht. Und was will ich mehr? Ja, also das ist schon so eine Art Selbstschutz dann, ne? Wenn du sagst, dann Ja, ich muss mich schützen, weil ich bin halt so ein Typ, da gibt sich entweder gar nicht oder gar nicht. Mhm. Sag mir doch nochmal, damals, als die Scheidung dann durch war, so die ersten Wochen, Monate alleine. Das war, das ist ja das Schlimme. Wir waren damals DDR, da gab es ja nicht gleich für jeden eine Wohnung. Mhm. Also ich habe die Wohnung behalten, da bin ich dann ganz stur gewesen. Mhm. Und er war halt da. In er der war Wohnung? Immer wieder da. Das heißt, ihr wart gar nicht räumlich voneinander getrennt. Ihr wart gezwungen, in der Wohnung noch weiter wohnen zu bleiben. Genau. Du hattest diesen Menschen also ständig dann noch vor Augen. Ja. Wie lange dann noch? Ja, und vor allen Dingen dann mit seinem Triumph, wenn er von irgendeiner Freundin wiederkam. Also, das müsste ich irgendwie ertragen. Und das waren die 3 schlimmen Jahre. Das ging 3 Jahre so? Ja, genau. Ihr habt 3 Jahre in einer Wohnung noch gewohnt? Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Ja, und da würde er heute noch da wohnen, wenn ich nicht das Schloss ausgewechselt hätte. Er ist immer gekommen, wenn ich nicht zu Hause war. Also ich war auf Arbeit und dann ist er in die Wohnung gegangen, hat sich genommen, was er gerade gebraucht hat und ist dann wieder weg, bis mein Nachbar mal gesagt hat, also wechseln wir das Schloss aus. Was für ein schlechter Mensch. Ne? Ja, also besonders nett war er dann nicht mehr. Mein Gott, was hast du durchgemacht? Das ist ja unglaublich, wenn man sich das wirklich dann mal so vor Augen führt. 3 Jahre musst du mit einem Mann noch in einer Wohnung leben, von dem du geschieden bist und der dich so gedemütigt und verletzt hat. Ja, er hat auch seine altwaschende Wäsche mir mit in die Waschmaschine getan. Und da habe ich gemeint, du hast ja sonst nichts zu tun. Unglaublich. Siehst du den heute manchmal irgendwie zufällig, ne? Also ich habe keine Angst vor ihm, aber wenn wir uns treffen, dann ist das in der Kreisstadt hier bei uns und er reist vor mir aus. Ah ja. Also es gibt keinen. Er möchte mich nicht mehr sehen, er hat Angst. Also irgendwie schlechtes Gewissen oder was weiß ich. Auf das schlechte Gewissen anhält bis zu seinem Tod, ne? Das wollen wir ihm wünschen. Ja. Nach dem, was er da angerichtet hat. Also ich habe weder Hass noch Liebe. Mir ist er scheißegal. Das ist auch richtig so. Das ist richtig so. Dann hast du die Sache von dir auch abgeschoben und es beschäftigt dich nicht mehr. Und wenn du jetzt ein Leben gefunden hast, so alleine zu leben und du fühlst dich gut, ist es ja wunderbar. Du hast ich lese viel und ich gucke fast jeden Abend Domian. Das ist schön. Klasse. Und du hast 2 nette Nichten, wie du sagst, also ist es auch alles in Ordnung. Was ich brauche, habe ich und was soll. Gut, dass du ihn losgeworden bist. Ja, leider zu spät. Ja, aber immerhin, er ist weg. Ja. Aber es hätte ja sein können, dass du ihn heute immer noch am Hals hast, ne? Nein, also das hätte ich ja ganz bestimmt dann irgendwann beenden müssen. Gina, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Tschüss. Tschüss, Gina. Unser Thema, ihr Lieben, heute Nacht heißt Liebe macht blind. Jeder von uns hat eigentlich, glaube ich, schon mal eine solche Situation erlebt, dass man Dinge aus Liebe oder aus vermeintlicher Liebe tut, die man eigentlich gar nicht tun sollte. Dass man sich verhält, wie man sich sonst nie verhalten würde, dass man sich demütigt, selbst demütigt, wie wir es gerade gehört haben, nur um einem anderen zu gefallen, aber man ist diesen Menschen vielleicht verfallen, man verändert vielleicht das eigene Leben ganz radikal, was man gar nicht tun würde, auch wenn man bei Sinnen wäre. Also, Thema heute Nacht, Liebe macht blind. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, aus eurem Leben, Telefonnummer 0800 5678 111. Alex ist dran, 19 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Alex, hi. Mein Thema ist folgendes. Ich habe eine blinde Freundin. Du hast eine blinde Freundin? Ich habe eine blinde Freundin. Eine wirklich blinde Freundin? Eine wirklich blinde Freundin. Ja, ich muss gerade lachen, weil das ist natürlich lustig dann zu dem Thema jetzt. Ja, klar. Ja. Und dass ich da so sagen wollte, ich sag mal so, seitdem ich mit dieser Dame zusammen bin, hat sich mein Leben, sagen wir so, ziemlich stark verändert. Mhm. Denn bezüglich, weil mein ganzes Leben in dem Sinne. Wie lange bist du mit dem Mädel zusammen? Jetzt knapp 2 Jahre. 2 Jahre schon. Wie alt ist sie? Du bist 19, sagte ich. Sie ist 18. Sie ist 18. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ganz verrückt, in einem Supermarkt. Mhm. Und sie wollte gerade Öl holen. Öl? Salat machen wollte. Ja, ja, und da hatte sie auch Essig in der Hand. Ja. Und da habe ich gesagt, du, das ist auch falsch. Da warst du behilflich. Wieso? Ja, ich dachte, das ist Essig und kein Öl. Ja. Da sagt sie, ach, Entschuldigung, für einen Blinden, musst verstehen. Woher wusstest du denn, dass sie Öl nehmen wollte? Na, weil sie eigentlich auch die Ölflasche in Hand hatte. Weil ja ihre Mutter mit war und hat zu ihr gesagt, Mutti, ich muss noch Öl holen. Ach so, hat sie mitbekommen, ja. Das hat sie mitbekommen. Ja. Und da hat sie gesagt, ich bin zwar blind, aber nicht blind. Und da muss ich erst mal lachen, dann haben wir uns ein Gespräch gekommen, dann haben wir uns verabredet. Guter Spruch, ich bin zwar blind, aber nicht blond. Ja, und ich sag mal so, und das hat mich irgendwo auch ein bisschen gereizt, dass sie halt so in dem Sinne auch total, im Prinzip, was für uns normal ist, ist so, was ich früher dachte, für Blinde halt nicht normal ist, ist für sie auch halt normal, alles Mögliche. Ist deine Freundin von Geburt an blind? Nee, sie ist doch in einem Unfall blind geworden. In welchem Alter? Von 12 Jahren. Von 12 Jahren. Mhm. Das liegt dann also noch nicht, gar nicht mal so sehr lange zurück. Nee, ist bestimmt jung. Ist sie vollständig blind? Vollständig blind, also komplett 100%ig sehbehindert. Wie lange hat denn das dann gedauert, bis du bemerkt hast, dass du in dieses Mädchen dich begonnen hast zu verlieben? Frage. Was? Also, ich sag mal so, vom Gefühl her möchte ich mal um den ersten 5 Minuten. Ersten 5 Minuten gleich. Mhm. Ja, dann hat es aber knapp ein halbes Jahr gedauert, weil sie wahrscheinlich auch dachte, weil sie hat uns schon schlechte Erfahrungen durchgemacht mit Jungs, die halt das mal ausprobieren wollten mit der Blinden und so weiter. Leider gibt es solche Herrschaften, die das unbedingt machen müssen, was ich also das Gute ist. Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt im Mund nehme, scheiße finde. Ja. Und daher, sagen wir so, habe ich aber auch ihr die Zeit gelassen, weil ihr an ihr lag mir was und liegt immer noch und wird auch immer an ihr an was liegen. Mhm. Und das ist dann auch deine erste längere Beziehung, ne? Ja. Ja. Mhm. Weil, sagen wir so, und sie hat auch mit mir mal einen Test gemacht, weil ich auch mal wissen wollte, wie das ist, wenn man blind ist, weißt du? Und da hat sie mir mal die Augen verbunden und ich musste durch unseren Ort durch, ohne Blindenstück, ohne alles. Mhm. Und da habe ich auf meinem Markt hoch. Ja. Dann den Schal abgemacht, oh, wo bin ich denn jetzt? Mhm. War es denn für dich, also ich stelle es mir schon vor, wenn man mit einem nicht sehenden Menschen zusammenkommt, dass es schon anfänglich im Alltag 1000 kleine Probleme gibt. Ja klar, das auf jeden Fall, vor allem, wo sie bei mir zu Besuch war, weil es stand ja alles anders als bei ihr zu Hause damals. Genau. Ich sag mal so, wenn man sich liebt und die Macht der Liebe steht über alles, Jürgen. Ja, das glaube ich schon. Das finde ich auch ganz toll. Ich bin sehr beeindruckt, was du erzählst. Dennoch würde ich ganz gerne von dir erklärt bekommen, wie du für dich auch diese ganzen großen und kleinen Alltagsprobleme so in den Griff bekommst. Oder wie ihr die beide gemeinsam in den Griff kriegt. Du hast es gerade, die Antwort hast du gerade schon gegeben. Wir beide meistern die Probleme. Mhm. Weil ich sag mal so, ohne meine Eltern würde ich es auch nicht schaffen. Mhm. Sag ich offen ehrlich, wir sind ihre Eltern auch nicht. Aber ich sag mal so, wenn man sich wirklich gerne hat und lieb hat, dann schafft man das. Und natürlich hatten wir am Anfang auch mit sogenannten Freunden, sage ich jetzt nach meinen sogenannten Freunden, Probleme, die haben angefangen mit blöd, was willst du mit der blinden Kuh und... Ja, solche Sprüche gab's? Ja. Mhm. Und ich sag mal so, auf so eine Leute kann ich irgendwo verzichten. Und dann merkt man wirklich in solchen Situationen, was irgendwo auch Freunde sind, die dann auch, sag mal so, dir helfen, wenn Probleme da sind. Mhm. Sei es jetzt irgendwo was mit wohin fahren, wegen Einkaufen oder irgendwas. oder irgendwelche Behördengänge. Mhm. Lebt deine Freundin noch zu Hause bei den Eltern? Oder hast du mittlerweile bei mir. Bei dir? Ah, ihr wohnt zusammen? Ja, wir wohnen jetzt bei meinen Eltern im Haus, wir haben eine eigene Etage. Ja. Wie ist das so, was man halt dann so auch in deinem Alter gerne macht? Man geht gerne aus oder diskutiert, wie das machen? Ich kann gerne sagen, was sie vom Beruf ist. Du wirst jetzt wahrscheinlich, ich sehe dich ja hier auf dem Bildschirm, wahrscheinlich gerade so gleich ein bisschen verwundert gucken, sie macht Gogo-Tänzing. Sie macht Gogo? Ich gucke verwundert, ja. Sie macht Gogo? Ja, wir zusammen, also wir arbeiten zusammen in einer Agentur mittlerweile. Wie geht das? Wie kann man als blinder Mensch, wie kann man sich koordinieren? Die Musik reicht aus. Aber sie weiß ja gar nicht, wohin sie tanzen soll. Und wie die. Ich führe sie vorher auf das Podest, wo sie tanzen soll. Ah ja, Und dann reicht ihr das vollkommen aus, weil dann ist sie in ihrem Element. Da darfst du aber auch nicht ansprechen, weil dann kommt gleich die Sprüche, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich muss in Ruhe meinen Job machen. Ja. Das heißt, aber du bist immer dabei und... wir waren immer zusammen gebucht. Mhm. Ach, das ist ja wirklich abgefahren. Ihr kriegt sehr viel Diskothekenleben mit und sehr viel Spaß dann auch. Ja, und vor allem verdient Geld dabei. Und hier verdient Geld dabei. Was machst du vom Beruf? Ich bin Gogo-Tänzer. Ach, das ist dein Hauptjob sogar? Das ist mein Hauptjob, ja. Ach so, ja. Und macht sie das auch als Hauptjob? Nee, sie macht das nebenbei. Was macht sie hauptberuflich? Sie macht momentan ihre Blindenschule noch weiter. Ja. Und sie will jetzt ihr Abitur machen. Kannst du Blindenschrift auch lesen? Nee, ich hab's probiert, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir auch so die Erfahrung. Baubuchstaben ja und mein Name und so weiter. Aha. Aber ich sag mal so ganz komme ich da noch nicht mit. Also ich meine, sie hat ungefähr nach 3 Monaten nach dem Unfall hat damit angefangen und ich meine, die Erfahrung, das ist irgendwo verständlich. Meinst du, dass es sogar einen Vorteil hat, mit einem nicht sehenden Menschen zusammen zu sein? Irgendwo ja, weil es ist so, weil man lernt, Kleinigkeiten mehr zu schätzen irgendwo. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man irgendwo draußen in der Natur ist, man sieht irgendwo die Blumen, aber registriert das nicht so richtig, weil wenn ich mit meiner Freundin irgendwo spazieren gehe, die sagt zu mir, Beispiel da und da ist Holunder und das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Die riecht das dann. Ja, und das kriegt man viel intensiver mit, ja, weil die hat auch irgendwo die Zeit mit zu und Augen zu sehen. Und ich sag mal so, ich meine, für mich ist das ganz normal irgendwo. Beschreibst du deiner Freundin dann auch viel, wenn ihr spazieren geht? Ja. Du sagst, da ist ein Baum und der blüht und da sind Sträucher. Ja, das sind aber auch schon mal so eine Spitze, das brauchst du mir nicht zu erzählen, ich sehe das auch so. Sie fühlt das dann irgendwie. Ja. Geht ihr ins Kino auch? Ja. Und wie läuft das dann ab? Sie guckt Sportfernsehen, wenn wir im Kino sitzen, ganz normal, ich führe sie an ihrem Platz. Mhm. Und ich sag mal so, sie kriegt meistens mehr von der Handlung mit wie ich, weil sie das viel intensiver aufnimmt. Mhm. Mir hat mal eine blinde Frau erzählt, dass sie auch sehr gerne Fernsehen guckt. Da habe ich gesagt, ja, wie kannst du... Ja, macht ja auch Tennis. Steffi Graf. Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber was mir sehr schwer nachvollziehbar ist, das habe ich die Frau damals auch gefragt, ich sage, wie kannst du Spielfilme gucken? Weil oftmals ja vieles nur über die Optik vermittelt wird. Ne? Und dann meinte sie, dass sie es trotzdem mitkriegt und auch eine Spannung entsteht. Das spürt man. Ich meine, ich selber kann es irgendwo auch nicht ganz vorstellen, weil ich meine, ich bin nicht in der Lage, in der Ansicht, weil ich selber nicht blind bin. Mhm. Nur ich sag mal so, ich kann hundertprozentig kann man das nie selber nachvollziehen als Sehender, sage ich mal. Aber ich sag mal so, wie gesagt, durch sie habe ich wirklich gelernt, wirklich intensiv zu leben irgendwo in gewisser Hinsicht. Was war denn das für ein Unfall, der deine Freundin blind gemacht hat? War ein Autounfall und ihr ist da jemand in die Seite reingefahren, wo sie mit ihrer Schwester vom Auto unterwegs war. Hat sie ihr Schicksal vollkommen akzeptiert? Ja. Ja. Natürlich waren die ersten 2 Jahre ziemlich hart, das ist verständlich. Aber ich sag mal so, sie hat so einen Lebenswillen. Also wenn ich manchmal jammere, oh, mir geht's so schlecht, und dann kommt sie an, wenn du nicht gleich den Arsch bewegst, dann dreht sich die Grinsbrühen, so nach dem Motto. Weil die zieht einen wirklich mit, die hat eine Power, das ist Wahnsinn. Und ich weiß auch ganz genau, dass sie jetzt die Sendung guckt bei ihrer Schwester. Und deswegen wollte ich dich bitten, wenn ich mal ganz kurz was sagen darf. Ja, bitte, bitte, klar. Lieber Jeanette, du weißt, dass ich dich wahnsinnig liebe. Und wir sind jetzt 2 Jahre zusammen und... noch ziemlich jung, sag ich mal, aber ich möchte dich auf diesem Wege fragen, weil du auch großer Domian-Fan bist, ob du dich mit mir verloben möchtest. So. Ich hoffe, dass sie jetzt ganz gerührt und mit Tränen, kleinen Tränchen vor dem Fernseher sitzt. Das auf jeden Fall. Und ich möchte noch was zu der ersten Anruferin sagen, wenn es geht. Zu welcher? Zu der ersten Anruferin, die mit dem ehemaligen Ex-Freund, der dann zum Tourhelder wurde. Ja, ja. Jemand, die guckt jetzt noch zu. Wie war noch mal Daniela war das? Daniela. Ja. Daniela, ein kleiner Tipp. Wenn du sagst, du hast deine Familie noch, möchtest du nicht verlieren, dann öffne dich deiner Familie. Eine Familie, wenn sie dich wirklich liebt und du sie liebst, die hält zu dir und holt dich auch aus der Scheiße raus. Also Alex, das hat mich sehr beeindruckt, was du gesagt hast. Und mich hat vor allen Dingen beeindruckt, so das einen Satz so sinngemäß gesagt, wenn man sich lieb hat, gibt es überhaupt gar keine Hindernisse. Da auch keine Behinderung. Oder? Da gibt's, das ist egal, was ist. Und vor allen Dingen, man soll nicht immer drauf, darauf hören, was von außen kommt. Mhm. Die, was, die drumherum sind, können so und so viel Müll auf gut Deutsch reden. Mhm. Man soll jeden Menschen akzeptieren, wie er ist. Mhm. Und ich meine, dieses Problem hast du nämlich mit, auch. Ich meine, mit Liebe überwindet man alles. Ja, und ich sag mal so, das ist bei dir bestimmt auch, sag ich mal so jetzt, weil in dem Sinne, du bist ja nun, ich sag mal, wie es ist, schwul. Ne? Ja, ja auch. Und ich meine, damit haben wir, sag mal so, ich habe auch Schwule bekannt und die haben, ich sag mal so, da kriege ich das ja auch mit, was ja. da abgeht, mit ja. Beleidigungen und sonst was alles. Und ich meine, da kannst du ja in der Ansicht auch nachvollziehen, wenn mhm. ich mal sagen, was von außen kommt. Mhm. Ne? Also, ich finde es ganz toll und ich wünsche euch beiden von ganzem Herzen, ich glaube, alle Leute, die hier zugehört haben, schließen sich meinen Wünschen an, von Herzen Glück, danke, dass ihr viele, viele Jahre oder ein ganzes Leben zusammen seid. Wir laden dich zur Hochzeit ein, Jörn. Ich bitte um eine Mitteilung. Alles klar. Ja, jetzt. Wirklich. Schreibt mir ganz einfach und das finde ich so schön. Ich würde... Wir schicken dir ein Foto von uns beiden. In welcher Gegend wohnt ihr? Aus der Nähe von Halle Saale. Ja, das müsste man irgendwie arrangieren können. Also ich schicken wir dir auf jeden Fall ein Foto mit uns beiden. Das wäre wunderbar. Alles Gute also, euch beiden. Mach's gut. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Babs. Und Babs ist 37. Hallo, Damian. Babs, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, meine Geschichte, die geht auch, ja, Liebe macht blind. Und zwar, ich habe einen Mann früh kennengelernt, er war 18. Mhm. Und dann nach kurzer Zeit sind wir zusammengezogen und da hat er dann das erste Mal mich geschlagen. Mhm. Und hat mich betrogen und habe ihm aber das... Da wart ihr noch nicht verheiratet? Da waren wir noch nicht verheiratet. Mhm. Aber schon in der Wohnung? Schon, aber ja, ist nach ein paar Monaten kam das dann. Und aber meine Mutter dann immer wieder gesagt hat, ich sollte die Finger von ihm halt lassen, weil er bringt halt nur Unglück. Aber ich habe ihn halt unheimlich geliebt und habe halt gesagt, das kann nicht stimmen. Er ist bestimmt jetzt so ein Mensch, der ändert sich noch. Und dann haben wir geheiratet. Also du hast ihn trotz, dass er dich schon sehr schlecht behandelt hat vorher, er hat dich sogar geschlagen, habt ihr geheiratet? Aber er sich ja hinterher entschuldigt hat, es tat mir ja leid. Und dann haben wir geheiratet und da ging auch noch alles in Ordnung. Und dann bin ich schwanger geworden, da lief auch alles noch in Ordnung. Bis zu dem Zeitpunkt dann, wo ich dann in der Schwangerschaft Frühwehen hatte und im Krankenhaus lag, da fing er an durchzudrehen. Da ging er viel weg und ließ mich viel alleine. Und als dann der Kleine auf der Welt war, da fing er dann an, andauernd loszuziehen, mich mit dem Kind alleine zu Hause sitzen zu lassen. Ist er fremdgegangen? Er ist dann öfters, also er ist einmal fremdgegangen, von dem das ich wusste. Mhm. Ich denke, dass es da noch mehr war. Und hat in der Zeit dann meistens, wenn er nach Hause kam, hat getrunken, dann war er halt dementsprechend nicht gut drauf und dann gab es dann halt schon nochmal Schläge wieder. Widerschläge. Und ich habe aber trotz allem geliebt. Meine Mutter halt auch gemeint gehabt oder halt überhaupt Freunde, Freundinnen gemeint, ich sollte mich trennen von diesem Mann. Er würde nur Unglück mir bringen und... Erklär mir doch mal was. Ich frage diese Frage immer wieder Frauen, muss ich leider fragen hier in der Sendung, wie man einen Menschen noch lieben kann, der einem Gewalt antut. Ja, ich weiß, das ist eine Frage, die jeder stellt, aber wie soll ich sagen? Kannst du sie beantworten? Das hängt da damit zusammen, dass ich in meiner Kindheit zu wenig Liebe bekommen habe. Und sobald ein Mann mir das gegeben hat, wonach ich mich gesehen habe, habe ich mich geklammert. Und das. Und dann hast du das sogar in Kauf genommen? Da habe ich das in Kauf genommen. Aber er, im Prinzip hat er dir das ja gar nicht richtig gegeben, was du wolltest. Ja. Nee, nicht mal das. Nein, nicht mal das. Wie lange warst du denn mit dem zusammen? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. 15 Jahre hast du das mitgemacht? Er hat mich auch in der Zeit einmal fast umgebracht. Dabei wurde dann der Erstgeborene ziemlich verletzt. Und hat er mir geschworen, dass das beim nächsten Mal jetzt war. Das Kind wurde verletzt bei dem Übergriff. Er hat mich gewürgt, bis ich ohnmächtig wurde. Und dabei habe ich aber nicht gemerkt, dass der Kleine hinter mir war und habe mit umgerissen. Wie alt war das Kind da? 5 Jahre alt. Ja. Dann wurde ich nochmal schwanger. Und da hat er zu mir gesagt, ich soll das Kind abtreiben lassen. Er wollte das nicht. Und das Kind habe ich aber dann trotzdem bekommen. Und in der Zeit hatte er schon wieder eine neue Affäre. Sag mal, Babs, nach diesem Vorfall, als er dich gewürgt hat, also das ist ja schon fast gar nicht mehr zu steigern, danach hast du immer noch zu dem Mann gehalten? Ja, komischerweise habe ich den Mann trotz allem geliebt. Schön doof, ne? Ja, schön doof ist. So, nach 15 Jahren war Schluss. Wie ist das Ende denn dann zustande gekommen? Bist du gegangen oder ist er gegangen? Es kam raus, dass er eine Affäre seit 5 Jahren hatte. Ja. Und daraufhin war bei mir so, dass ich halt die ganze Kraft und die Angst, die ich halt auch hatte, ich hatte auch Angst überwiegend vor dem Mann, überwunden hatte und ging zum Anwalt und habe dann die Trennung also eingereicht. Wie hat er darauf reagiert? Er hat da gesessen, hat halt gesagt gehabt, er verspricht sich zu ändern, es wird nie mehr vorkommen und ich soll das nochmal versuchen, er möchte doch, er liebt mich. Aber du hast dich, aber du hast dich nicht weichkloppen lassen? Nee, diesmal nicht, da habe ich zu ihm gesagt gehabt, dass ich ihm nicht glauben kann. Er hat sich oft genug entschuldigt und immer wieder heißt es dann, dass ich ihn hat nicht getan. Hat er sich dann nochmal gewendet und vielleicht mit Drohungen angefangen? Er hat dann angefangen an dem Tag, wo er das Schreiben gekriegt hat vom Anwalt, dass er sich umbringen würde mit dem Motorrad. Dass ich meine Ruhe vor ihm hätte. Was er allerdings nicht getan hat. Und dann waren wir getrennt. Und in den 3-4 Monaten fing er dann auch an, plötzlich da durchdrehen zu müssen, fing er wieder an, mir zu drohen, er würde sich umbringen. Hast du heute Ruhe vor diesem Mann? Nein. Immer noch nicht? Wie lange bist du jetzt alleine? Seit über 3 Jahren. Seit über 3 Jahren. Und er stellt dir immer noch irgendwie nach? Ja, es ist plötzlich darum, ich habe da dann ein halbes Jahr, nachdem ich alleine dann war, jemanden kennengelernt, mit dem ich allerdings nicht direkt eine Beziehung, kann man sagen, aufbauen konnte, weil ich ja irgendwo noch die Angst hatte, wieder in was hineinzukommen, dass er vielleicht wieder so einer ist. Und da hat dann er wiederum meinen Mann, dem Mann jetzt dann, also den neuen Freund von mir dann, gedroht, ihm halt Schläge angedroht. Er hat dann halt regelrecht Terror getrieben. Und dieser Mann ist dann auch gegangen von mir, ne? Du hast heute keine Beziehung? Ich habe jetzt seit über 2,5 Jahren keine Beziehung. Und mehr. Wie oft meldet sich dein Ex-Mann bei dir? Er kommt und geht, wie es ihm gerade passt. Lässt du ihn denn überhaupt noch in die Wohnung? Er hat ja das Recht, die Kinder zu sehen, ne? Alle 14 Tage. Und wie ist dann die Stimmung, wenn ja, die Stimmung ist so, er kommt dann und legt sich auf die Couch, nimmt die Fernbedienung in die Hand und guckt Fernsehen, dann bleibt er eine Stunde oder zwei und dann geht er wieder und das war's. Das also, er beschäftigt sich mit den Kindern aber nicht großartig. Nein, der Große ist jetzt mittlerweile 15, da kriegt es gar nicht mit, dass sein Vater als da ist, er wundert sich nur, wenn ich ihn dann sage. Und der Kleine, der mit dem spielt überhaupt nicht. Das braucht er nicht. Wie soll das weitergehen? Das ist doch für dich wahrscheinlich immer eine sehr ätzende Zeit, ne, wenn er da ist. Ja, für mich ist es so, dass dadurch, dass ich mit der Zeit, ich habe eine Therapie gemacht, 1,5 Jahre, und da ist dann rausgekommen, dass ich ihn im Grunde genommen nicht mehr geliebt habe, auch in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, nicht mehr, weil er mir zu weh getan hat. Und ich hasse ihn, den Mann, was ich in den letzten Jahren, kann man sagen, immer wenn ich danach was geschnitten habe, an Fleisch, Brot, immer mir vorgestellt habe, dass ich ihm seine Kehle durchschneide. So einen Hass habe ich gegen diesen Mann. Und es ist schlimm für mich, wenn ich weiß, wann er kommt. Wie das dann ist. Weil er weiterhin immer lügt. Ne? Er legt sich alles so zurecht, und, wie er es braucht. Er hat mir ja auch gesagt gehabt, dass ich eine Frau wäre, die geschlagen werden muss. Und du machst dir wahrscheinlich auch, wie wir es gerade schon gehört haben von Gina, den Vorwurf, dass du hättest viel früher gehen müssen, ne? Ja, ich hätte viel früher gehen müssen. Spätestens dann, nachdem das erste auf die Welt war, und der ungefähr so ein 3-4 Jahre alt war, wo er da die Affäre hatte, wo ich raus gefunden hatte. Also auch eine wirklich eine klassische Geschichte zum Thema Liebe macht blind, die uns die Babs erzählt hat. Ja. Ich wünsche dir für dein weiteres Leben, du bist ja noch jung, alles Gute und dass du mal oder bald einen Mann triffst, mit dem es richtig gut läuft und eine große, gute Liebe entsteht. Arg schwer, weil ich halt die Angst steht da halt. Ne? Aber ich wünsche es dir trotzdem von Herzen. Ja, ich hoffe. Tschüss, Babs, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So, ihr Lieben, höchste Eisenbahn für unsere kleine Pause. 1.35 Uhr und 35 Sekunden. Eine kleine Domian-Pause. 1.36 Uhr und 50 Sekunden ist Radio 1 live und das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Liebe macht blind. Wenn ihr diesen Spruch hört, was fällt euch ein aus eurem Leben? Wann hat euch Liebe schon mal blind gemacht? Wann habt ihr aus großer Liebe oder vermeintlicher Liebe, vor lauter Liebe, vollkommen irrsinnige, verrückte oder schlimme Dinge getan, die ihr in einem normalen Zustand niemals hättet gemacht? Telefonnummer 0800 5678 111, so erreicht ihr mich, oder per Fax unter 0800 5678 110. Übrigens ist das im Moment unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Ab nächste Woche gibt es dann eine Weile keinen Domian, aber diese Woche sind wir noch da. Nico, 20 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja, schönen guten Morgen. Jürgen, ich glaube, mein Puls ist zwar auf 120, aber ich versuche mal loszulegen. Ja. Und zwar, es geht um meine Freundin. Ich muss mit offenen Namen arbeiten, damit es mir leichter fällt. Mhm. Sie heißt Annika und ja, keine Ahnung. Ich bin mit der letzten November zusammengekommen, ist also noch ganz frisch. Ich war mit ihr, ich versuche es ganz schnell zu machen. 3 Monate im Endeffekt zusammen. Es ging bis irgendwann Februar, Mitte Februar. Mhm. So, und ja, sie war vorher mit jemandem zusammen, er heißt Benjamin, mit dem war sie lange Zeit zweieinhalb Jahre zusammen. Und es ging dann zu Ende, sie hatte dazwischen noch einen anderen Freund und irgendwann kamen wir dann quasi zusammen. Mhm. So, und dann nach einem Monat hat sie mir dann offenbart, quasi, dass, also der Benjamin hat es so sehr schlecht mit der Trennung klargekommen und so. Hat dann bei ihr angerufen und weiß nicht, sie haben telefoniert. Naja, dann sind sie jedenfalls wieder zusammengekommen. Mhm. Es ist wohl erst 2 Wochen gewesen, nachdem wir zusammengekommen sind und offenbart hat sie mir das dann am zweiten Weihnachtstag war das. Ach, das lief dann also richtig parallel. Das lief ziemlich parallel. Also, bis Weihnachten. Ja. Aber dann warst du immerhin noch bis Februar mit der Frau zusammen, obwohl der andere auch wieder da war, Benjamin. Richtig. Er war mit der zusammen auch. Und was weiß ich, sie hat auch, also es herrschte da reger Kontakt, sie ist auch hingefahren. Sie hat dir das Weihnachten gesagt? Ja, sie hat mir das am zweiten Weihnachtstag gesagt. Wie hast du denn da, wie bist du nicht aus allen Wolken gefallen? Natürlich, also es war so, wir hatten uns was angetrunken und so, hatten noch was getrunken. Wir waren in der Hütte von meinem Stiefvater, so ein Yachthut im Wald, also war alles eigentlich super romantisch und so, ganz fein, also völlig abgelegen, jeglicher Zivilisation und so. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht, lagen wir dann im Bett und... Ich muss dir was gestehen. Ja. Sowas in der Richtung. Ja, richtig. Und dann ging es dann los bei ihr so. Mhm. Hat sie dir denn in den Wochen, während ihr zusammen wart, sehr viel Liebe vorgegaukelt und so getan, als wärst du der Einzige und der Tollste? Ja, also auf jeden Fall, Jürgen. Also kann ich erst mal so sagen. Also sie hat sich auch total in mich verliebt und war total happy. Das habe ich auch bei ihren Freundinnen mitgekriegt. Also ich habe mit denen geredet und die war einfach, so, und haben alle gesagt, ich, keine Ahnung. Unser Thema greift jetzt bei der Tatsache, nämlich Liebe macht blind, dass du dann noch fast 2 Monate mit der zusammengeblieben bist. Ja, warum? Ich war 2 Monate noch mit der zusammen und sie ist öfters hingefahren, also er studiert in einer Großstadt und wie gesagt, sie ist öfters hingefahren, ich muss das dann ertragen, sie ist auch Silvester hingefahren. Das war auch so ein Ding, also im Endeffekt ist... Wie schlimm, Silvester? Sehr, sehr, sehr egoistische Frau, wirklich. Mhm. Also das heißt, wenn man mit jemandem sehr eng vertraut und ihn sehr lieb hat, will man natürlich auch so besondere Tage miteinander verbringen. Sie ist Silvester zu dem anderen Lover gefahren. Du saßt ja allein zu Hause. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Im Endeffekt bin ich zu guten Freunden halt gefahren, die ich von früher kenne und so. Es war halt alles eben nicht so toll. Ich habe Silvester dann auch am Handy angerufen und sie war total besoffen. Und ich habe mitgekriegt, wie sie dann mit Benjamin rumgealbert hat. Und es ging mir total gegen Strich. Mhm. So, die Frage war jetzt, warum hast du das 2 Monate mitgemacht? Weil, keine Ahnung, jetzt im Nachhinein schätze ich halt, ziemlich komisch, richtig. Aber es ist meine erste Beziehung so. Ich habe mich auch total in die verknallt. Das ist logisch und... Weiß ich nicht, halt auch der erste Sex und naja, wie das dann, ich war total in die Verliebt und sie hat das auch mitgekriegt, wie sehr ich gelitten habe. Mhm. Und sie hat auch selber dann auch drunter gelitten. Ne? Wie ist es denn dann zu Ende gegangen? Hast du wenigstens einen Schlussstrich gezogen oder hat sie es gemacht? Also im Endeffekt schwer zu sagen, wer es jetzt war. Es hat dann teilweise mal immer hochgeschaukelt hin und her. Irgendwann war es dann soweit, dass sie wieder hinfahren wollte, sie vorgegeben hatte, mit einer Freundin nach München an die Uni fahren zu wollen, dass sie sich angucken wollen. Und ich hatte halt, Benjamin hat sie noch geschrieben, ich hatte dann halt den Brief gelesen, habe es rausgekriegt, dass die zusammen sich ein paar schöne Tage machen wollten, habe ich sie dann halt zur Rede gestellt. Ja, dann ging das hin und her, keine Ahnung, im Endeffekt hieß es dann, dass wir auseinander sind. Als sie aus München wiederkam, hat sie mich angerufen, ich sollte meine letzten Sachen holen und dann hat sie wieder angefangen zu weinen und sie war auch total fertig. Wie lange hast du gebraucht? Jetzt haben wir Juni, um ein bisschen Abstand innerlich zu finden. Also, es ist super schwer zu sagen, weil... Ist es heute okay? Oder tust du immer noch? Es ist eigentlich noch nicht okay, kann ich echt nicht sagen, weil... Also bist du immer noch... Blöd mal, weißt du, also... Vor zwei, drei Wochen war ja auch Abi-Party, sie hat Abi gemacht und auf der Abi-Party halt, bin ich quasi, hat sie sich mir voll an den Hals geschmissen. Hast du mitgemacht? Ja, im Endeffekt schon, also wir haben uns dann auch wieder geküsst und waren im Auto und dann hat sie mir auch wieder so Sachen, sie war halt, das stand auch wieder unter Alkohol und hat sie mir wieder solche Sachen erzählt, dass sie den Rest ihres Lebens bei mir bringen wollte, sie wäre wieder bei mir zu Hause, sie wollte es nicht mehr. Lass die Finger von der Frau. Lass die Finger von der Frau, das ist alles... Klingt ziemlich beschissen. Und sei froh, dass das doch schon so eine Distanz entstanden ist. Was hast du gelernt aus diesem Vorfall? Also, was ich gelernt habe damals, als ich es rausgekriegt habe, ich bin auch teilweise immer zum guten Freund von mir gegangen. Keine Ahnung, kann ich Gott an dieser Stelle grüßen, war schon der gemeint ist. Und er hat mir immer gesagt, er hat Ähnliches durchlebt mit einer Beziehung, dass seine Freundin auch damals mit einem anderen rumgemacht hat und so. Er hat es auch alles ertragen, weil er es auch sehr geliebt hat. Und er hat einfach gesagt, Nico, stell die Frau einfach vor die Entscheidung. Also stell sie vor die Entscheidung, es muss eben was passieren, es nutzt keinem was so ungefähr. Ja. Je länger du mit der zusammenbleibst, desto schwieriger wird das im Endeffekt. Und umso wichtiger, dass du bei der Entscheidung auch bleibst und nicht schwach wirst, wenn sie wieder ankommt und Zucker ausstreut und du... Das ist auch, keine Ahnung, sie ist halt auch, es hängt auch selber mit ihr zusammen, sie hat halt auch diese Essstörung gehabt, Magen. Ja, vergiss es. Keine Erklärungen. Halt, sieh zu, dass du dein Leben gebackt kriegst. Ich weiß halt, dass sie wieder ankommen wird, das ist das Problem. Und dann sagt Nico nein und tschüss. Ne? Viel ja, Glück klar, dabei. Das wird mir nicht leicht fallen. Sie wird mir erzählen, dass alles total scheiße ist. Dennoch. Tschüss, Nick. Nick, sag ich schon. Nico. Tschüss. Alles klar, Jürgen, pass mal auf, was ich dir noch sagen wollte. Ich finde es unheimlich super, dass du allen Leuten, denen du zuhörst, es wirkt immer wirklich, also du hörst wirklich immer zu, das merkt man. Das finde ich gut, also. Danke. Einfach klasse. Tschüss, Nico. Ne? Tschüss. Maike, 18 Jahre alt. Hi. Ach, hallo, Domian. Na? Hallo? Ja, ich höre dich sehr gut, Maike. Ja, so. Ja, hier spricht Maike. Hallo, Domian. Was hat dich denn blind gemacht? Ja, ich war wirklich so blind vor Liebe, dass ich es nicht kapiert habe, dass der Mann schwul war. Ach so. Erzähl mal. Ja, wir hatten uns kennengelernt. Ich hatte in einem Krankenhaus in der Nähe von Köln Praktikum gemacht und er war dort Zivildienstleister. Mhm. Und wir haben dann im Schwesternwohnheim auf einem Flur zusammen gewohnt und so hatten wir uns halt kennengelernt. Wie, die Jungs wohnen im Schwesternwohnheim? Ja. Wie toll. Ja, es war super. Das gab es zu meinen Zeiten nicht damals. Das war das beste Jahr meines Lebens. Ja. Und ja, wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden und ich habe mich dann halt schnell in ihn verliebt, wie das so geht. Mhm. Aber die Jungs haben Einzelzimmer, die wohnen nicht im Mehrbettzimmer mit dir. Okay. Nein, es sind Einzelzimmer. Ja. Ja, und ganz am Anfang, als ich eigentlich noch keine Gefühle für ihn hatte, habe ich mal gedacht, oh, der könnte wohl schwul sein, so die Gestik und Mimik und alles. Mhm. Aber als dann die Gefühle ins Spiel kamen, habe ich das sehr schnell verdrängt und da gar nicht mehr dran gedacht und war einfach nur noch verliebt und glücklich. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ne? Ja. Ja, und... Ja, hast du diese Gefühle nur so für dich innerlich in deinem tiefen, schönen Herzen bewahrt oder hast du es ihm auch gesagt? Nein, ich habe mich nie getraut, ihm das zu sagen. Ich habe es immer für mich bewahrt und es war sehr, sehr schwer für mich, das zu ertragen. Wie lange warst du denn dann heimlich, muss man ja dann sagen, heimlich in ihn verliebt? Also ein dickes Jahr. Ui, das hast du ausgehalten? Ja, sehr schwer. Und Maike! Das Schlimme an der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich... selbst sehr zurückgesteckt habe, weil ich war dann über ein Jahr lang fast täglich mit ihm in Köln in der Szene unterwegs, unter der Woche, am Wochenende. Was heißt in der Szene, aber nicht in der Schule? In der Schulenszene. In der Schulenszene. Ja, aber da warst du doch dann ganz klar. Ja, das war dann, nachdem raus war, dass es offiziell war, dass er schwul war. Hat er dir das denn irgendwann offenbart? Offenbart eigentlich nicht. Das war so, er hat immer von Köln geschwärmt und dass er da einen ganz tollen Freund hat. Und irgendwann hat er mich dann mitgenommen nach Köln. Aber irgendwann war es richtig klar, dass er schwul ist. Ja, irgendwann war es richtig klar. So, Und dann warst du immer noch verliebt in ihn. Ja. Und bist weiter mit dir. Ist ja ein Gefühl, das man nicht einfach abstellen kann. Ne? Nein, aber zur Liebe gehören zwei Personen. Ja, ich habe wahrscheinlich immer noch gehofft, dass das vielleicht. Ich habe am Anfang natürlich gedacht, oh Mann, den krempelst du um und setzt deine ganzen weiblichen Waffen ein. Aber du hast da überhaupt gar nichts getan. Nein, gar nicht. Du hast da gesessen mit rosaroten Augen und hast gedacht, ach, das ist ja nett und toll und. Ja, und dann, wie hast du dann ein bisschen Distanz zu ihm gekriegt? Oder ich hoffe mittlerweile richtige Distanz? Ja, mittlerweile sind wir immer noch sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Und heute kann ich eigentlich selber nur noch darüber lächeln. Wie hast du den Absprung geschafft? Ich bin in eine andere Stadt gezogen. Ja. Aber das war schon lange geplant, wegen der Ausbildung. Und dadurch wurde es natürlich sehr einfach. Mhm. Hast du ihm das je gestanden? Mhm. Nee. Eigentlich, wenn er ein guter Beobachter ist, müsste er das ja auch gemerkt haben. Mhm. Ne? Ich habe auch immer gedacht, entweder ist er einfach nur doof oder... Vielleicht ist er auch nur doof, kann ja auch sein. Oder er lässt es sich nicht anmerken. Wie ist euer Kontakt heute? Sehr, sehr gut. Wir telefonieren 2-3 Mal die Woche, besuchen uns. Hat er einen festen Freund? Ja. Bist wechselnde du dann, Freund, jetzt sagen wir mal. Ganz ehrlich, bist du doch nicht ein bisschen eifersüchtig? Heute nicht mehr. Damals ja. Damals sehr, das war auch sehr schwer für mich. Er hatte ständig Freunde und... Hat er dir dann auch seine Liebesgeschichten, Sexgeschichten erzählt? Ja, natürlich. Oh, ich war du Arme. Voll dabei. Du Arme. Und, ich habe auch oft mit den beiden in einer Wohnung dann geschlafen, in Köln oder so. Oder das hast du dir angetan? Ja. Du armes Mädchen, Maike. Ja, es war schwer. Das ist ja eine Hölle, die du da hinter dich führst. Wenn die sich geküsst haben, dann schnell woanders hinschauen. Ja, klar. Aber trotzdem muss ich dabei sagen, das Jahr in der Szene in Köln, das war so toll. Mhm. Weil die Männer waren alle so super nett zu mir. Mhm. Und das Schlimme daran war eigentlich nur, dass ich ja meine eigenen Gefühle total zurückgestellt habe. Ja, und du kriegst keinen ab von diesen Männern. Nee, genau. Das sind lauter schöne Männer, aber keiner war für mich dabei. Aber es gibt in dieser Szene auch genügend bisexuelle Männer. Ja, aber die sind von mir auf mich angesprungen. Ja, das ist dann sehr traurig. Nein, das Schlimme ist wirklich, du hast völlig zurückgesteckt. Mhm. Ne? Deine Gefühle spielten überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja, genau. Ich hoffe, dass du jetzt mal ein bisschen auch dich um dich kümmerst und den heterosexuellen Jungs nachstellst. Jetzt? Ja, also sobald ich dann in die andere Stadt gezogen war, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich ja doch ein Mädchen bin. Ja, dass du auch attraktiv bist und anziehend und so. Ja. Hast du einen Freund mittlerweile? Nein, im Moment leider nicht. Ach, wird schon klappen. Ja, denke ich auch. Ich bin ganz optimistisch. Ja. Ich habe gerade den Nico gefragt, was er aus seiner Geschichte gelernt hat. Was hast du denn daraus gelernt, aus diesem Horror, muss man ja letztendlich sagen? Was habe ich daraus gelernt? Mhm. Gelernt weiß ich gar nicht. Vielleicht, dass man nicht so lange so blind sein soll, dass man, wenn man es erkannt hat, versuchen soll, es zu akzeptieren. Nein, weißt du, was man auch daraus lernen könnte aus deiner Geschichte? Was? Dass man unbedingt, wenn man sich in jemanden verliebt, das auf jeden Fall sagen sollte. Ja, das stimmt. Ne? Das Weil dann hätte er reagiert und vielleicht hättest du auch viel besser mit der Situation umgehen können. Mhm. Vielleicht hättest du ihn ja sogar erobert. Wer weiß, ich will jetzt nachträglich da keine Hoffnung. Nein, man weiß es ja nicht. Ja, da hast du so recht. Das hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich hatte einfach nicht den Mut dazu. Ich hatte Angst, dass es auch unsere Freundschaft irgendwie gefährden könnte. Ja, aber die Leute sind immer so ängstlich, was zu sagen. Ja, das stimmt. Aber ich bin ganz optimistisch, dass da bald ein knackiger junger Mann anbeißt. Maike ist so nett, das kann gar nicht anders verlaufen. Dankeschön. Viel Glück. Ja, danke, dir auch. Mit deiner Sendung alles Gute, ja? Danke, Maike. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Stefan. Stefan ist 25. Hallo? Ja, Stefan. Hallo, Domian. Stefan. Ja, und ich war auch einmal ziemlich blind. Mhm. Und zwar habe ich einen Mann kennengelernt. Mhm. Da war ich 22 und er war 38. Mhm. Und nach kurzer Zeit, also 2-3 Wochen, stellte sich raus, er lebt in Scheidung. Mhm. Und ja, ich hatte mich bis über beide Ohren verliebt. Ja. Habe dann auch nach und nach eben meiner Familie, in meinem Freundeskreis erzählt davon. Von diesem Mann? Von ihm, ja. Aber der Freundeskreis und die Familie wusste schon, dass du schwul bist. Ja. Ja. Ja. Mhm. Das war schon lange klar. Mhm. Und man lernte sich dann auch kennen und ja, dann ging es in meiner Familie und auch im Freundeskreis los, du pass auf, das ist nichts für dich und was sie genau hatten, konnte ich da gar nicht sagen. Mhm. Und ich habe mich dann über kurz oder lang mit allen zerstritten habe auch mit meiner Familie nicht mehr gesprochen, bin ausgezogen von zu Hause. Aber was hatte denn diese Familie, die kannte diesen Mann doch gar nicht besonders gut, warum hatten die so viele Bedenken? Allein schon der Altersunterschied. Naja, also so viel sind auch nicht. Das waren immerhin 16 Jahre. Ja, gut. Und ja, nachdem ich dann auch erzählt hatte, dass er dann in Scheidung lebt und kam dann eben auch Zweifel dann auf, ja, liebt er dich jetzt um deinetwillen oder was sieht er in dir? Und das konnte ich natürlich auch nicht beantworten. Ja, eben, die Frage war ja eigentlich an dich auch gerichtet. Was für ein Gefühl hattest du denn zu diesem Mann? Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Es war der liebste Mann der Welt. Aber dennoch hast du gerade gesagt, ich war blind. Warum, ja. Warum warst du blind? Nachdem ich mich dann mit allen zerstritten hatte, nur noch auf ihn fixiert war, bin ich dann eben auch ausgezogen, wohnte alleine und wir wohnten 40 Kilometer auseinander. Und ja, es ging dann los irgendwann, wir haben uns dann ja nur am Wochenende gesehen, dass ich den größten Teil nur heile Welt erlebt habe. Und nur so Kleinigkeiten am Rande erlebte, zum Beispiel, dass er dann anfing, nach einer kurzen Zeit schon mich um Geld zu bitten. Und ich ihm das dann auch gegeben habe, weil ich gedacht habe, also Geld. Warum soll ich es nicht tun? Wie viel Geld hast du ihm insgesamt gegeben? Das mögen 2.000-3.000 Mark. Also diesbezüglich wurdest du da schon mal enttäuscht und du hast es nicht geblickt. Was gab es noch für Vorfälle? Ja, es gipfelte letztlich darin, dass er von heute auf morgen aus seiner Wohnung auszog und wieder bei seiner mit seiner Frau wieder wohnte. Ja, ja. Und hat dich dann völlig fallen lassen, oder wie? Richtig. Und wie hast du darauf reagiert? Ja, ich erstmal, dadurch, dass ich das ja nun nicht gewusst habe, wir hatten telefoniert und hatten uns dann verabredet für den nächsten Tag. Und ich bin zu ihm hingekommen, die Wohnung war leer, also sah ich dann schon von unten keine Gardinen mehr, nichts mehr in den Zimmern. Das Klingelschild war weg, Briefkastenschild, alles abmontiert. Und dann habe ich bei der Nachbarin nachgefragt, ja, und die sagte mir dann, ja wieso, der ist zu seiner Frau zurück. Wie hast du da reagiert? Wie war deine Empfindung? Ich war wütend, ich war enttäuscht. Hatte er dir denn eigentlich die große Liebe versprochen, eine Zukunft versprochen? Ja. Das ist das Schlimme dann, ne? Das Enttäuschende. Richtig. Das Unehrliche daran. War dann wirklich Schluss zwischen euch beiden auch? Ja, ich bin eine Viertelstunde später habe ich dann bei seiner Frau vor der Tür gestanden, habe geklingelt, er machte auf, ich habe ihm eine geknallt und habe gesagt, du bist das größte Miststück, das ich kenne. Und habe mich umgedreht, bin weggegangen. Das war's bis heute. Ich habe hinterher noch ein paar Briefe bekommen, die ich nicht beantwortet habe. Die ich auch größtenteils gar nicht gelesen habe, aber viel schlimmer war, dass es dann ganz alleine da stand. Also abgrundtief enttäuscht. Du hast es dich zerstritten mit deinen Freunden und deiner Familie, wegen dieser Geschichte. Genau. Und dann hat er sich dann auch wieder aus dem Staub gemacht. Genau. Hat die Frau eigentlich gewusst, dass er bisexuell ist? Nein. Das hat die nicht gewusst. Nein, ich weiß auch nicht, ob sie es heute weiß. Aber kann man denn das jetzt nicht mit deiner Familie wieder hinbiegen? Es hat sich alles ganz, naja, relativ schnell wieder gegeben, aber eben ich musste mich selber dahinter klemmen, zu allen hingehen. Also man kann, glaube ich, aus solchen Geschichten generell immer so eine Quintessenz ziehen, dass man noch vorsichtiger an Menschen rangehen sollte. Ne? Ja, obwohl ich dachte, ich kenne ihn gut. Ja, es ist leicht gesagt, aber dass man sich, dass man schon ein bisschen Wert darauf legt, was auch enge Freunde sagen, ne? Weil die haben dann die Distanz und können das vielleicht auch ein bisschen objektiver beurteilen. Richtig. Ich wünsche dir einen netten und tollen Mann demnächst. Hab ich. Hast du schon? Na wunderbar. Seit 2,5 Jahren. Na wunderbar. Alles Gute, Stefan. Alles Tschüss. Klar. Tschüss. Tschüss. Und dann haben wir noch Sandra. Und Sandra ist 30. Hallo Jürgen. Ja, Sandra. Hallo. Ja. Liebe macht blind, bei dir auch? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ganz anderer Meinung. Aha, Liebe kann nie blind machen, sagst du. Doch, Liebe kann, Liebe wirklich nicht. Ich möchte das gleich ist schön mal... Gesagt. Alter, das ist toll gesagt, was du vorhin gesagt hast. Wirkliche Liebe vielleicht nicht. Ich möchte gleich mal Bezug nehmen. Also als ich gestern erstmal die Ankündigung deines Themas hörte, musste ich so ein bisschen schmunzeln und habe nur gedacht, nee, da musst du anrufen. Also ich möchte mal Bezug nehmen auf die Babs, die der Gewalt angetan worden war und auf deine erste Anruferin, die auch nicht schlecht ging sogar, ja, die Daniela. Also ich, nach meinem Begriff, ist das keine Liebe, sondern das ist Abhängigkeit. bis zur Selbstaufgabe. Das ist so. Wo ist der Übergang zwischen Liebe und Abhängigkeit? Ja. Ich möchte mal anders anfangen. Ich mache den Ansatz mal anders. Ich denke, Verliebtheit macht blind. Ja, mhm. Verliebtheit mag den blind, mag so den Blick zur Realität verzerren. Wenn ich mich verguckt habe, bin ich auch verguckt. Ja, also vielleicht auch ein bisschen in mir selbst verdreht und sehe die Dinge nicht, wie sie sind und schwärme. Aber du meinst, und ich glaube, dir zustimmen zu können, dass wenn es sich dann zu einer wirklichen Liebe entwickelt, dass man dann nicht mehr von dieser Verbindung reden kann, Liebe macht blind. Nein. In der wirklichen Liebe sehe ich auch die Fehler. Und ich möchte mal das Statement abgeben, Liebe macht tolerant. Du klingst so weise theoretisch. Kriegst du das in deinem Leben so toll gebacken? Mit deinen zarten 30 Jahren? Ja, meinen zarten 30. Ich habe jetzt eine wunderschöne Beziehung, die beste, die ich jemals hatte seit einem Jahr. Ja. Mit einem Mann, die, würde ich mal sagen, wirklich auf Respekt basiert. Also wenn man sich, ich glaube, du hast recht, wenn man sich sicher sein kann, wenn man sich der Liebe des anderen hundertprozentig sicher sein kann, kann man auch sehr tolerant sein. Nein, andersrum, ich erwarte nicht. Ich bin nicht hundertprozentig der Liebe des anderen sicher. Darauf baue ich nicht auf. Das ist nicht meine Erwartungshaltung. Was macht dich denn dann tolerant? Was macht mich tolerant? Toleranz ist ja eine Art von Gelassenheit. Ja, ja. Und woher nimmst du dieses Gefühl der Gelassenheit? Die Basis dafür? Dass ich diesen Mann sehr respektiere. Ganz einfach. Und da ist nicht die Angst da, dass er vielleicht dann doch irgendwie in eine andere Richtung sich entwickelt, zu jemandem anderem hin. Wenn er das möchte, soll er es tun. Ah, du bist ja Mutter Teresa. Mama Nein, Mia. Da hätte ich auch Probleme mit. Natürlich habe ich da Probleme mit. Natürlich wünsche ich mir das nicht. Natürlich ist das nicht der Weg, den ich mir wünsche. Aber so von der Theorie ist das natürlich ein toller Ansatz. Ich sage wirklich, Liebe macht sehend und groß. Ja, was ist das ein wunderbar Schlusswort? Liebe macht sehend und groß. Das ist so wahr, Sandra. Ich möchte Michael noch grüßen und küssen. Liebe macht sehend und groß. Ja, das klappt nicht immer. Ich bin auch manchmal eifersüchtig. Rede nicht weiter. Sage nichts mehr. Lass uns diesen Satz in die Nacht hinaussprechen, in die deutsche Nacht. Ja. Liebe macht sehend und groß. Ich danke dir für deinen Anruf. Jürgen. Alles Gute. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr, Radio 1 live. Und WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Liebe macht sehend und groß. In diesem Sinne, eine sehr schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.